am Start mit den anfuckten Nachbars. Keiner packt das und es macht Spaß, es wird krass und ich geb Gas. Wir hocken im Studio, macht Milch an Track. Ich will euch beweisen, dass ich das check. In der Schule hab ich die Test versaut. Keiner hat glaubt, dass ich was taugt, doch jetzt wird was aufgebaut. Ein Track nach dem anderen wird ausgekaut und so manchen Penner die Tour versaut. Mit Lotstrip, Anfang Nachbars und noch mehr. Es wird immer mehr, mehr kommen her. Bald wird's hassen, wenn man von mir spricht. Adair. Uns zu ignorieren wird bald richtig schwer. Ich bin zwar maskiert, doch bin nicht vermummt. Mach 200 Tracks, doch bin kein slangster Hund. Ich will uns nicht mit die Famos vergleichen. Die haben's geschafft und wir werden's erreichen. Unverkennbar, unvermeidbar. Bei meiner Musik schreien sie Hyper, Hyper. Ich scheiß auf Romantik, wir essen bei McDonalds. Du wirst heute noch nackert in meinem Bett landen. Bitte Freezy, sag, was reimt sie auf meinem Körper? Du warst Baby, der Film hat die Wörter. Deine Rundungen sind extrem geil, der Arsch ist Mörder. Ich fick dir einfach durch wie ein Geistesgestörter. Ich bin dir verfallen, du hast mir gefallen. Tu mir den Gefallen, lass uns endlich knallen. Ich hab 6 Wochen nix gesoffen. Hab mich mit 6 Futzen zum 6 getroffen. Kranker Style in Rap soffen. Proletarisch wertvoll, niveaulos daneben, rap technisch hoch, wie so ein großer Hebel. Ich verteile Veilchen wie ein Blumenverkäufer. Man will meine Fresse sehen, sie zoomen erneut dran. Du Typ hast kein Leihwahl, sie rufen du Heuchler. Leute melden sich bei mir und buchen mich 9-mal. Unverkennbar, unvermeidbar. Bei meiner Mucke schreien sie laut, Hyper, Hyper. Alle Rapper in Österreich sind Lorwurm. Und fast alle bei uns am Bauern. Ich fick die Szene jetzt vor hinten und verfuhren. Was für Szene, die hat doch einen Charakter verloren. Du hast dich gestern als Wappler bewurm und bist heut leider Gottes als Wappler gesturm. Was ist das heut bitte für eine zahre Geschichte? Die Message von den Rapper hat überhaupt kein Gewicht. Da wird kein Möse feucht bei euch bösen Rams. Alter, mir wird das zu viel, sogar mit 3 Promille. Das ist der Frust, der mich prägt, ich hab keine Lust auf den Dreck. Bitte geht's euch vergrom und bitte geht's mir nicht um Kragen. Ich werd mit dem nicht fertig, weil wir Rapper müssen die Scheiße tragen. Die Anfang nach was bringen Niveau in das Geschehen. Wir raffen uns durch die Scheiße, aber ihr bleibt im Regen. Wir kommen mit was Neichen und bleiben die Ans im Game. Unverkennbar, unvermeidbar. Bei unserer Mucke schreien sie laut, Hyper, Hyper. Unverkennbar, unvermeidbar. Bei unserer Mucke schreien sie laut, Hyper, Hyper.